willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht am 4.3.2013. Ja, was gab's die Woche? Natürlich der Mobile World Congress, wie kann es doch anders sein, ja. Aber, Achtung, shocking, ja. Ich habe nur eine einzige Meldung, die direkt vom Mobile World Congress kam, ja, zumindest nicht über Umwege. Und der Rest, tja, der wird im Antcast besprochen. Später im Antcast, da wird noch über einige Themen sogar von hier noch weiter gesprochen, weil die einfach dort besser reinpassen. Und weil natürlich der Mobile World Congress mal wieder fast ausschließlich um Android ging, wie schon in den letzten 2 Jahre eigentlich. Und deswegen macht's da dann eben mehr Sinn. Ja. Was interessant ist und was auch nochmal nachher dann im Ancast besprochen wird, ist allerdings auch eine Google-Nachricht. Wie könnte es auch anders sein? Ja, ich glaube, ich muss den Blog mal, oder den Blog, sage ich, den Podcast mal umbenennen in Rios Google-Zicht oder sowas. Nein, ganz klar, ich kümmere mich um wichtige Themen und momentan dreht sich halt alles darum. Das kann man ja auch sehen, wenn man in der Presse mal da nachliest. Aber es geht um das Google Plus Sign-In. Ja, das Google Plus Sign-In neu vorgestellt, offiziell im Android Developers Blog. Und es ist schon live. Das bedeutet also, man kann es schon benutzen. Was ist es? Wenn man so will, eine Konkurrenz zu Facebook und Twitter Login. Das kann man ja sehen auf vielen verschiedenen Seiten und auch auf Apps oder in Apps. Sieht man eben zum Beispiel diese Einlogfelder für Sign in with Facebook oder Sign in with Twitter und so weiter. Und da gibt's jetzt eben auch die Möglichkeit mit Google Plus, ja, sich da anzumelden. Es gab ja sowas schon mal vorher, wo man sich mit Google quasi anmelden kann, aber das war kein so, sagen wir mal, vergleichbares Sign-in. Warum? Klar. Facebook, Twitter sind natürlich Dienste, die dann erlaubt haben, unter Umständen der App beispielsweise oder einer anderen Webseite auch in den Stream, den man hat, zu posten. Und genau das kann man auch machen hier mit dem Google Plus Sign-In. Damit kann man dann eben beispielsweise, als Beispiel, es gibt diese Android-App TuneIn Pro, ja. Und mit der kann man jetzt eben auch, wenn man sich mit Google Plus angemeldet hat, mit diesem Google Plus Sign-In, kann man dann eben auch das direkt auf Google Plus sharen, ja, also teilen, dass man zum Beispiel, oder welchen Sender man gerade hört beispielsweise. Ja. Das ging bisher nur mit Facebook und Twitter und jetzt geht's dann eben auch mit dem Google Sign-In. Ein Vorteil ist, dass man wesentlich übersichtlicher und genauer festlegen kann, was denn eigentlich die App machen kann, ja, mit diesem Sign-In, so dass man dann auch beispielsweise festlegen kann, dass TuneIn eben nicht das in den das öffentlich macht, sondern zum Beispiel nur einen bestimmten Freundeskreis. Ja. Auch das geht dann eben besser. Gleichzeitig ist das Google Plus Sign-In also so ein Universal-Einlog-System, ja, oder soll es zumindest mal sein, basiert auf diesem OAuth, ja, sage ich mal, oder das ist ein Zungenbrecher, OAuth, ja. und das wurde auch bestätigt nochmal offiziell im Podcast This Week in Google von Leo Laporte, genau, der hat das auch schon gesagt, dort ein Google-Mitarbeiter, der eben für das Google Plus Sign-In verantwortlich ist, dass das eben auf diesem System beruht. Allerdings so weit verbessert, dass es eben deutliche Vorteile hat gegenüber zum Beispiel dem Facebook-Login oder Twitter. Also das ist eine große Sache für Google. Das kann eine große Sache auch für normale Leute werden. Allerdings für mich viel interessanter ist das, eine Möglichkeit durch die Hintertür endlich einen Schreibzugriff für Apps für die Entwickler auf Google Plus zu bekommen, weil das Problem ist ja genau das, ja, dass viele Sachen, zum Beispiel gerade bei Twitter, ablaufen über, sagen wir mal, Sachen wie Miso, ja, TV, wo man zum Beispiel dann teilen kann, was für eine Serie oder was für einen Film man gerade schaut, ja, oder eben Bewertungen weitergeben kann, oder wenn man irgendwo ist, ein Check-in, ja, von irgendeiner anderen App weitergeben und und. Also ganz das Ganze, was eben hier bei Twitter und Facebook möglich ist, ist bisher nur unter ja, ganz eingeschränkt und mit hohem Aufwand und nur für wenige Entwicklerstudios verfügbar gewesen. Beispielsweise einer der ersten und auch die einzige mir bekannte App, die großartig was machen konnte bisher, war dieses, ach, wie heißt denn diese News-App da nochmal? Flipboard, genau. Da konnte man dann zum Beispiel News direkt auf Google Plus teilen. Und da sind aber eben auch die Entwickler, haben da Glück gehabt, dass eben Google ihnen diese Schreibberechtigung gegeben hat. Und hier ist es so, mit dem Google Plus Dining gibt es offenbar mehr Methoden, leichter an diesen Schreibzugriff ranzukommen. Und damit wäre es vielleicht denkbar, dass mehr Apps, hoffentlich mehr Apps und mehr Webseiten kommen, die auch Sachen einfach komfortabel auf Google Plus teilen kann. Weil auch wenn es vielleicht einige gar nicht haben wollen, aber das Problem ist, dass das ein Magnet ist für die Leute. Weil die Leute wollen das eventuell mitteilen, ja. Und offenbar gibt es auch eben viele, die das lesen wollen, ja. Und damit wäre dann auch ein weiterer wichtiger Schritt gemacht, dass eben Google Plus noch stärker integriert wird in das normale Nutzerverhalten, weil bisher es eben zum Beispiel eben bei Gomiso zu bleiben, nur Facebook und Twitter angeboten wird. Ja, was soll man da machen? Man kann nichts machen. Ja. Und wenn man es dann seinen Bekannten eben mitteilen will, dann geht das eben über Facebook und Twitter. Und hier hat man dann eben die Möglichkeit, mehr Leute, mehr Ansprüche zu bedienen, dass da eben auch diese Leute dann ausschließlich auf Google Plus setzen können. Also ganz, ganz wichtig. Warum Google Plus oder Google sich hier strikt weigert, einen offenen Schreibzugriff zu geben, ja, das wird immer heiß diskutiert. Viele sagen halt, die wollen verhindern, dass Google nur noch sowas wird, wie Twitter eigentlich schon ist, wo hier nur noch Sachen, die woanders geschrieben wurden, gepostet werden. Also zum Beispiel die Tweets. Ja, dass dann ein Account gemacht wird und es werden einfach nur die Tweets, die man irgendwo schreibt, reingesetzt in Google Plus und fertig. Das kann man als Nachteil sehen. Ich sehe es eigentlich nicht als Nachteil, weil das mache ich eigentlich schon von eh und je her und zwar bei jedem Netzwerk, denn meine Hauptanlaufstelle ist mein Blog. Das ist dann auch gleichzeitig mein Archiv. Und wenn ich was Wichtiges zu sagen habe, dann schreibe ich das ins Blog und dann wird der Blogpost verteilt auf Facebook, Twitter und Google Plus. Und es wird sich auch nicht ändern, egal was da Google gerne möchte. Ja. Sei denn, sie können da hier die genauen oder dieselben Vorteile anbieten, wie eben ein Blog bietet. Und das sehe ich eigentlich nicht so bei keinem Social Network. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ja, also deswegen wäre das ein großes Zeichen für die Entwickler, wenn das einfach hier einfacher möglich wäre. Ja. Dass dann eben Leute das reinschreiben können. Und es heißt auch hier in dem von mir verlinkten Blogartikel, das Original von Google, dass eben jetzt solches Teilen möglich ist mit Aktionen. Ja, also die können dann versehen werden, ja, mit Listen, RSVP und Check-in, ja. Verschiedenen Thumbnails, also eigene Thumbnails, ja, und auch Marken, Bezeichnungen können damit rübergeschickt werden, so dass dann zum Beispiel im Google Plus Stream steht, eingecheckt bei Hawaii 5.0, ja, mit Miso App auf Android, ja, beispielsweise. Das ist super. Ja, das wäre genau das, was ich mir wünschen würde. Und ich hoffe, das wird schnell angenommen von den Webseiten und von den Apps. Ich habe jetzt zwar hauptsächlich über die Apps gesprochen, aber ich werde es nochmal genauer ausführen dann bei also im Ancast. Wobei ich kann es eigentlich gar nicht mehr genauer ausführen. Ich habe jetzt eigentlich alles schon gesagt. Naja, okay. Schauen wir mal. Gut, deswegen möchte ich auch jetzt da nicht weiter drauf rumreizen. Reiten schon habe ich überhaupt gar nichts mehr zu sagen im Ancast drüber Neues. Und möchte mal zu dem anderen großen Thema gehen, was die Woche aufgetaucht ist. Und das ist das Leistungsschutzunrecht. Also das Leistungsschutzrecht. Fang mal langsam an. Also, das wurde im Bundestag beschlossen. Ja. Ist allerdings noch nicht ganz durch. Das muss erst noch eine Hürde passieren, damit es auch wirklich dann sozusagen feststeht. Und da kann man hoffen, dass es eben nicht passieren wird, weil das Leistungsschutzrecht ist jetzt wirklich von allen Seiten unter Beschuss. Ja. Bitkom hat zum Beispiel gesagt, dass es ein Schlag gegen das Internet gewesen ist, ja, ein überflüssiges Gesetz, das einfach nur durch das entgegen der meisten Meinung der Rechtsexperten durch das Parlament gejagt wurde. Und dass auch ein jahrelanger Rechtsstreit eben jetzt vorprogrammiert ist. Dann der Rechtsvorstand beim Verband der deutschen Internetwirtschaft, ECO, ja, hat ebenfalls gesagt, der Bundestag hat mit dem Leistungsschutzrecht ein notdürftig ausgearbeitetes Gesetz verabschiedet, das keinem nützt. Ja. Es geht da durchaus noch weiter. Ja. Verfassungsrechtlich wäre das auch nicht tragbar, also schlicht untragbar. Ja. Und das ist das, was ich auch vorher gesagt habe. Mir ist ein Rätsel, wie das einer Verfassungsklage überhaupt standhalten soll. Das weiß man eigentlich doch jetzt schon. Jeder, der vernünftig denken kann, weiß, das kann nicht vom Verfassungsgericht bestehen bleiben, so ein Gesetz. Es ist gegen unsere Verfassung, ja, die auch zum Beispiel ein Zitatrecht durchaus vorschreibt und eben dies nicht beschränkt gegenüber Firmen beispielsweise, ja. Und klar, ich meine, Google mit dem Kai Oberbeck, klar, dass sie natürlich dagegen sind, das dürfte auch klar sein, das gibt es ja auch eine riesen Kampagne dafür. Verwundert hat mich, dass der Deutsche Journalistenverband, DJV, den Entwurf ebenfalls als Lex fast nichts bezeichnet hat. Ja. Das also den Verlagen nichts nützt gegen Google. Ja. Gut so, sage ich, aber das sind die wahrscheinlich anders da. Aber es handelt sich dann auch um ein schwaches Gesetz, das vorerst rechtliche Unsicherheit bringt. Ja, sagt der Deutsche Journalistenverband, nur geringe Einnahmen durch ein kurzlebiges, auf ein Jahr begrenztes Recht beschert. Auch gut, sage ich. Und das faktisch lediglich den Verlagen nützt. Ja, und die Gewerkschaft Verdi hat dann auch moniert, dass dies den Urhebern einen Bärendienst erweisen würde. Also von überall her gibt es da jetzt Kritik, außer natürlich vom BDZV und vom VDZ, klar. Ja, das ist mir klar, dass da natürlich keine Kritik dagegen kommt. Aber das wird eben jetzt probiert, dass über die Länder das Ganze doch noch gestoppt wird. Denn auch wenn es keiner Zustimmung vom Bundesrat, wenn da keine Zustimmung notwendig ist, darf jedenfalls ein Einspruch erhoben werden von den Ländern und dann eben ein Vermittlungsausschuss eingeschaltet werden. Und das ist eben jetzt, sage ich mal, das Ziel von verschiedenen Politikern auch. Auch aus den Reihen der SPD, auch bei den Grünen beispielsweise geht es da jetzt rund. Und es kann also durchaus sein, dass da die SPD-regierten Länder halt dann versuchen, so stark wie möglich das zu stören und eventuell zu kippen, noch mal kurz vor Schluss. Das wäre sehr gut. Also es ist ein Riesenhaufen Mist. Ja. Und man sieht schon, es geht ja schon los. Der BDVZ, ja, der reibt sich da schon die Hände. Ja. Und hat offenbar auch schon Google kontaktiert, ja, so schreibt jedenfalls das Google Watch Blog, dass eben hier gezeigt wird, dass eben tatsächlich Google etwas macht, was sie jetzt nicht mehr machen dürfen und zur Kasse gebeten werden können. Ja? Weil diese Snippets, es ging darum, dass es jetzt das nochmal kurz vor Ende vom Verabschieden geändert wurde, dass eben jetzt auch einzelne Worte oder kleinste Textausschnitte lizenzfrei nutzbar sind. Also das einzelne Worte, das hätten sie sich können sparen. Also immer einzelne Wörter. Also wenn man das sagen muss, dass das für eine Suchmaschine noch erlaubt ist, dann muss ich sagen, da läuft irgendwas falsch. Dann ist schon vom Gedanken her, ja, ist es schon eine absolut undemokratische, freiheitsfeindliche Haltung, wenn man sowas allein schon formulieren muss. Kleinste Textausschnitte, da scheinen sich dann nämlich eben die Geister und die einzigen Gewinner werden die Abmahnanwälte sein. Und es geht schon eben los. Der BDZV hat sich da eben schon gleich hier zu Wort gemeldet und will offenbar auch abstecken dann, wie das geht. Ja. Zum Beispiel sagt da dieser Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger: Der Wille des Gesetzgebers, wie auch heute in der Bundestagsdebatte ausgedrückt wurde, ist unverkennbar darauf gerichtet, kleinste Textausschnitte wie zum Beispiel Überschriften und einzelne Wörter nicht vom Leistungsschutzrecht zu erfassen lassen. Die längenmäßig darüber hinausgehenden Auszüge jedoch schon. Die Äußerungen der Koalitionsvertreter in der Bundestagsdebatte dazu waren heute unmissverständlich. Die Google-Suchergebnisse gehen über die nicht erfassten Längen hinaus. Ja. Diese Aussagen wurde gegenüber dem Stefan Niggemeier getroffen. Und ja, man denkt eben, man geht davon aus, dass eben schon Google eine Lizenzforderung erhalten hat von dem BDVZ und dass es jetzt ein jahrelanges Hin und Her gehen würde. Und das war ja auch abzusehen, ja, mit diesem Gesetz. Und so viel dann zur Rechtssicherheit, was sich viele vielleicht eingebildet haben. Ja, ich habe da eine Diskussion geführt auf Google Plus. Die Leute sind einfach noch zu blauäugig und denken, ja, wenn so ein Gesetz verabschiedet wird und da steht dann drin kleinste Textausschnitte, dass es dann gegessen wäre. Ja, jetzt geht's erst richtig los und es wird entschieden, wie viel von der Freiheit noch übrig bleibt. Dass hier dann auch zwei Klassen geschaffen werden, ja. Google darf es nicht. Riva hat bereits von der SZ.de und Vivo.de die Erlaubnis bekommen, das trotzdem zu machen, ja. Und so geht das nicht. Entweder gleiches Recht für alle oder wenn hier einzelne Firmen per Gesetz kaputt reguliert werden sollen, also dann muss ich schon sagen, dann ist Deutschland auch nicht mehr wirtschaftsfähig, ja. Und dann läuft auch was falsch. Also, klar, jetzt gibt es die Gerichtsverhandlungen. Es wird losgehen bald. Und wenn das nicht nochmal jetzt gestoppt wird, kurz vor knapp. Aber ja, schauen wir mal, was da kommt. Derweil natürlich im Ausland machen sich die Leute natürlich mal wieder über Deutschland lustig. Es ist ja auch wirklich, man muss sich ja wirklich schämen bei solchen Gesetzen, dass sowas durchkommt, ja, da muss man sich wirklich schämen dafür. Und so auch wieder Jeff Chavis, den ich gerne mal zitiere, Jeff Chavis, der Professor of Journalism von der New Yorker Universität, ja, und der hat hier gesagt: Deutschland, fürchte ich, ist nicht das Land der Innovationen, sondern das Land der Institutionen. Und damit hat er wohl recht, ja. Wenn solche Lobbyistenvereine, ja, hier eine so große Macht haben, dann muss ich schon sagen, ist es äußerst bedenklich. Und jetzt muss man sich mal das auf der Zunge zergehen lassen. Das kommt von einem US-Amerikaner, ja. Wo wir doch der Meinung sind, ja, also im allgemeinen Stammtischbereich, ja, und auch vielleicht darüber hinaus, dass das Land des Kommerz, des Kapitalismus ja so ist, dass die Institutionen alles zu sagen haben und alles ordnet sich darunter ein. Ja. Und wenn die das schon sagen, ja, Dann frage ich mich, entweder haben wir das die ganze Zeit falsch gesehen, ja, oder wir sind die noch schlimmeren Kapitalisten. Oder vielleicht sind unsere Politiker auch einfach nur zu dumm zu erkennen, wenn sie von den Lobbyisten über den Tisch gezogen werden, so wie es offenbar beim Leistungsschutzrecht auch der Fall war. Ja. Jeff Jarvis hingegen hat ausdrücklich zum Beispiel gesagt, er will natürlich zitiert werden, ganz klar. Und wie auch anders könnte man denken, sollte es sein. Jeder, der klar denken kann, ist darauf erpicht, möglichst oft zitiert zu werden. Ja. Und das bringt Klicks, auch wenn hier ein halber Artikel drin stehen würde. Das bringt Klicks. Ja. Ich habe hier zum Beispiel den Artikel in meinem Google Reader gefunden mit RSS und voller, also der volle Beitrag wird über den RSS-Feed gekommen. Und natürlich gehe ich auf die Seite und gucke mir das nochmal an. Und natürlich habe ich darüber jetzt gesprochen. Natürlich habe ich den Link zu seiner Seite in den Shownotes wochensicht.netcast.de gesetzt. Ja. Wochensicht.netcast.com, sorry. und da habe ich den Link gesetzt. Also bringt's was. Ja? Und so geht's eben ja nicht nur bei mir, sondern eben bei grundsätzlich eigentlich bei allen. Ja? Wer denkt, dass eben das Zitatverbot oder sogar ein Linkverbot irgendetwas Sinnvolles erreicht, außer dass einem die Leser davon rennen, der ja, sollte nochmal sich mit dem Internet auseinandersetzen oder einfach gleich aufgeben und seinen Misthaufen von Laden zumachen, denn er ist nicht mehr zeitgemäß, sorry. Und ja, ich habe heute wieder so richtig harte Sprüche auf Lager, aber ich meine, das ist einfach zu schlimm, ja, diese Blödsinn. Und hier wird auch gesagt, das Land, ja, in dem Gutenberg dafür gesorgt hat, ja, die freie Meinungsäußerung im Prinzip erfunden hat, wenn man so will, ja, durch eben diese Idee auf massenhafter Verbreitung durch eben den Buchdruck, ja, die Meinungsmacht erst ein Gesicht zu verleihen, eine Form zu verleihen, ja. In diesem Land, ja, wird die Meinungsfreiheit mit Füßen getreten durch diese unsäglichen Lobbyisten und Verlage, die einfach nicht mehr in eine moderne Zeit gehören, wenn sie das wirklich so verlangen. Ja. Das geht eben so nicht mehr weiter. Und deswegen haben wir uns auch weltweit ziemlich viel Häme eingehandelt da und meiner Meinung nach auch zu Recht. Es soll jetzt kein Ärger auf die anderen Länder schüren. Im Gegenteil, das soll zeigen, dass wir hier eine Grenze überschreiten mit unseren unfähigen Politikern, ja, die eben so nicht mehr tragbar ist. Ja, das geht nicht mehr. Ja, Jeff Jarvis und das Leistungsschutzrecht ist ja schon fast ein Kult, ja, wenn er das so schön sagt. Und da ist auch ein Video in dem verlinkten Artikel nicht sehr aussagekräftig. Aber der Artikel umso mehr, der sagt umso mehr aus, kann ich nur empfehlen, den mal zu lesen. Rollover Gutenberg. Ja, dreh dich im Grab rum, Gutenberg. So übersetzt. Ja, dann wie gesagt, der Link findet ihr dann bei wochensicht.netcast.com. So, dann von Heise kommt dazu auch noch eine Meldung. In eigener Sache schreibt der Heise Zeitschriftenverlag, dass man seine Artikel natürlich zitieren und verlinken darf. Ja. Ich lese mal den Abschnitt vor, wenn es schon erlaubt ist. Ja. Daher legen wir Wert darauf, unseren Nutzern noch einmal klar öffentlich zu erklären, dass Links auf und kurze Textausschnitte, Snippets aus unseren Publikationen weiter höchst willkommen sind und dass dies weiterhin keiner Erlaubnis des Verlages bedarf oder gar Geld kostet. Selbstverständlich werden wir auch niemanden deswegen abmahnen oder auf eine andere Weise dagegen juristisch vorgehen. Als Richtlinie hier gilt, erlaubt ist zum Beispiel die Übernahme der Artikelüberschrift nebst Anrisstext oder eine vergleichbare Textlänge. Bravo, kann ich erstmal sagen. Es wird zwar natürlich ein bisschen eingeschränkt, was dem Ganzen wieder so ein klein wenig Bitternis verabreicht, aber natürlich muss ja dafür gesorgt werden, dass eben die Artikel nicht 1:1 komplett übernommen werden. Aber das hat zumindest mal dazu geführt, dass ich in den Verlinkungen, die jetzt folgen, nicht mehr über diese Stopp das Leistungsschutzrecht.org Seite weiterleite mit der vorherigen Webseite, die erstmal zwischengeschaltet wird, wo darauf hingewiesen wird, dass dieser Verlag auf das Leistungsschutzrecht besteht, beziehungsweise dass man eben da aufpassen muss, sondern es wird wieder direkt verlinkt auf die Seite bei Heise und schon hat es wieder was gebracht. Ne? Also, gut. Auch den Artikel findet ihr natürlich verlinkt im Gleitblog. Google hat auch die Schnauze voll von den Patentrollen und geht deswegen auch gegen diese jetzt vor, beziehungsweise startet hier auch eine Initiative gegen solche Patentrolle, dass eben auch stärker und genauer verabschiedet wird, wie Patente genau festgelegt werden, beziehungsweise dass nicht mehr solche Larifari-Patente gemacht werden können, die viel zu allgemein gehalten sind, sondern wo schon spezifiziert festgelegt werden muss, warum und was genau davon geschützt ist und schützenswert ist. Es wäre ein wichtiger Bereich gegen diese Patentrolle, die dann einfach willkürlich Firmen abmahnen, nachdem diese erfolgreich geworden sind, weil sie offenbar ein Patent haben, das von einer Webseite oder von einem Produkt oder Service irgendwie verletzt wird. Ja. Das passiert jeden Tag in den USA und das schädigt die Firmen weltweit. Ja. Und dass dies eben nicht mehr so passieren kann. Da wird eben diese Initiative von Google ins Leben gerufen. Sie sind da nicht allein. Es ist ja dabei, dass der Kongress also ein Gesetz verabschieden soll, das genau das auch so festlegen will. Also ist das quasi so eine Rückendeckung für das Gesetz, was Google da jetzt macht. Hoffentlich kommt es auch so durch. Das ist aber allerdings auch nur ein kleiner Schritt, kann es nur sein, zu der kompletten Reformierung des Patentsystems, denn auch das tut grundsätzlich nicht alle Probleme dann hier vom Tisch nehmen, sondern da muss noch mehr passieren. Zum Beispiel Softwarepatente müssen generell abgeschafft werden. Das geht so nicht. Dann die eine Meldung vom Mobile World Congress 2013, ja. Doch keine Retail Stores von Google. Sieht wohl so aus, als ob diese Information oder diese Gerüchte, die da aufgetaucht sind, dass eben Google da im großen Stil jetzt einsteigen möchte, auch eigene Retail Stores aufzumachen, also Verkaufsgeschäfte, Ladengeschäfte. Das scheint wohl nicht so zu sein, denn Andrew Rubin hat ganz klar gesagt, dass Google keine Pläne hat und sie auch nicht zu ankündigen haben, ja, dass hier aktuell wäre und deswegen ja scheint es erstmal vom Tisch. Ob da natürlich auch diese Shop-in-Shop-Konzepte gemeint sind, das heißt zum Beispiel ein Google-Bereich in einem Geschäft, das muss nicht unbedingt sein, das glaube ich auch nicht, weil man hat ja schon sowas eigentlich gesehen, das gibt's eigentlich schon. Aber jetzt eigenständige Geschäfte, wie zum Beispiel so Apple Stores im Vergleich, das wird's von Google wohl nicht geben, zumindest nicht in absehbarer Zukunft. Gut, auch wieder was dementiert. Nintendo's Wii U hat ein Problem und Nintendo auch. Ich habe nämlich jetzt am Wochenende bei einem guten Bekannten Der hat die Wii U und deswegen konntest du ausgiebig mal testen und mal mitspielen, auch in Praxis mit anderen Leuten zusammen. Ja, sehr schön. Und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Wow, das muss man verdauen. Ja, erstmal war der Schritt ziemlich groß wieder, weil ich schon lange nicht mehr an Konsolen spiele. Also die PS3, nachdem die kaputt gegangen ist, okay, habe ich noch ein bisschen mit der Wii gezockt, mit der alten Wii. Das war eigentlich auch ganz okay, aber jetzt diese Wii U, da habe ich jetzt erstmal wieder auch grundsätzlich gemerkt, wie unintuitiv es ist, an einer Spielekonsole zu spielen. Wenn man so diese Touch-Spiele gewöhnt ist, diese Touchscreen-Spiele, wo man genau weiß, was man machen muss, ja, um eine gewisse Reaktion zu bekommen, ja, dann gibt es auf der Wii U so drei verschiedene Sachen, was man da machen muss. Dann braucht man zum Beispiel eine Wii Remote, das Wii U Gamepad und dann kann man eben auf dem Gamepad, also auf dem Wii U Gamepad mit dem Display, kann man Hier hat man hier jede Menge Knöpfe dran, ja, und den Touchscreen. So, und jetzt kommt dann zum Beispiel drücke 2. Ja, so, dann, und auf dem Touchscreen leuchtet die 2, also drückt man erstmal auf dem Touchscreen, ja, passiert nichts, gut. 2 auf dem Pad gedrückt, nein, auch nicht gut. Ah, ich muss die 2 auf der Wii Remote drücken, die zur Steuerungsunterstützung mit dazu geschaltet wird. Und das ist auch wirklich unterschiedlich und das ist nur ein Bereich, ja. Manchmal gibt es auch so Sachen wie zum Beispiel Beschleunigung und so weiter. Da kommt es einem erstmal wieder in den Gedanken, dass man auf einem Touchscreen normalerweise keine Anleitung braucht. Ja. Intuitiv macht man das Richtige. Bei den Konsolen, ja, da muss man erstmal wissen, welcher Knopf für was denn ist. Ja. Und blöd, wie das klingt, so grausam war dann die Umstellung von, wenn man das gewohnt ist, von Touchscreen auf wieder einen normalen Gamepad umzusteigen, wenn das noch so kompliziert ist, dann eben wie bei der Wii U, die eben alles beide vereinen möchte, also Touchscreen und die normalen Controller-Systeme. Und da hat man eben ein ganz großes Problem, dass man eigentlich kaum weiß, was man wo wie machen muss. Die Menüs sind so weit verschachtelt, dass man manchmal in 5 Untermenüs muss und dann diese wieder zurückgehen. Und das dauert als auch noch. Die Zeiten, die man von Menü zu Menü braucht, sind wirklich sehr, sehr lange. Also man merkt, dass die Spielekonsolen allgemein, nicht nur die Wii U, die Spielekonsolen allgemein werden ein großes Problem haben. Das wird den anderen Konsolen, den neueren Konsolen, PS4, die kommen werden, die neue Xbox, dann wird es nicht anders ergehen. Da bin ich mir ganz sicher. Denn sie haben alle ein einziges Problem. Sie können von Grund auf nicht so intuitiv sein wie ein Touchscreen-Spiel. Ja, ich kenne die Sache. Natürlich sind diese Touchscreen-Spiele auch nicht so kompliziert, sagt man, nicht so groß. Und das stimmt heutzutage kaum noch. Ja. Dann das nächste Problem, und das ist fast noch schlimmer in meinen Augen als dieses Problem der unintuitiven Steuerung. Die Preise. Da kann man sich auf der Wii U Spiele online herunterladen und installieren. FIFA 2013 beispielsweise, das kostet 64,95. 64,95. Ja. Gut, also ich habe FIFA 2012 auf meinem Tablet, dafür habe ich 2,49 € bezahlt. Die Grafik ist super, ja, und fesselt mich schon seit Monaten, ja. Also ich weiß nicht, wo da das Problem ist, aber ich sehe ein Problem eben für die Konsolen auf sich zukommen. Ich glaube fast, ich weiß, das wollen viele nicht hören, ich glaube fast, die Zeit der Konsolenspiele neigt sich langsam dem Ende. Wenn, das ist vielleicht die Rettung noch für die Konsolen, wenn sie nicht das Konzept von Android beispielsweise oder von Smartphones allgemein. Ich möchte jetzt nicht das Android alleine da in den Mittelpunkt setzen, weil das Verfahren ist ja bei den modernen Smartphones eigentlich immer gleich. Wenn sie das Konzept nicht übernehmen. Ja. Den Touchscreen kann man noch mit dem Joypad einigermaßen gut ersetzen, aber das Konzept von sagen wir mal günstigeren, innovativen Spielen, ja, statt die 25. Fortsetzung, die sich nur wegen dem Namen verkauft, ich glaube, das kann man bald abgeben, ja, das Ganze. Also hoffentlich kriegen sie es noch, die Kurve, weil ich würde gerne weiterhin Nintendo Software zocken, allerdings auf meinem Android-Tablet. Ja, dann die letzte Meldung. Normalerweise kommt irgendwas Lustiges, aber das haben viele Leute nicht so lustig gefunden, aber man glaubt es kaum. Yahoo hat ja, oder die Marissa Meyer hat ja angeordnet, dass die Yahoo-Mitarbeiter nicht mehr von zu Hause arbeiten können. Tja. Und unglaublich. Jetzt müssen die Leute, die bei Yahoo arbeiten, die müssen jetzt sogar in die Firma gehen zum Arbeiten. Das ist doch nicht normal. Doch, finde ich eigentlich ganz okay so. Ne? Weißt du? Naja, egal. Auf jeden Fall, Yahoo bleibt damit nicht, oder macht damit nicht nur das Einzige, um Yahoo eben besser wieder voranzubringen, sondern es werden auch weiterhin Dienste eingestampft, die entweder unsinnig sind oder sich eben nicht lohnen. Beispielsweise die BlackBerry-App für Yahoo wird eingestampft, weil ja, Yahoo sieht wohl keine Zukunft mehr für BlackBerry. Dann die Yahoo Message Boards werden eingestellt. Und Yahoo Sports und Yahoo Finance wird ebenfalls abgeschafft. Genauso wie Yahoo Avatars. Ja, das wird nicht mehr weiter unterstützt. Und Yahoo Clues Beta, App Search und Updates API werden alle aus dem Programm geworfen. Und es ist eine notwendige Straffung des Programms, weil, wenn ihr euch da noch erinnern könnt, ja, ich meine, heutzutage nutzt ja noch kaum jemand mehr Yahoo, aber wenn ihr euch schon mal erinnern könnt, Yahoo war mal ganz groß und da haben die angefangen, alles Mögliche zu kaufen, ja, und alle möglichen Dienste zu machen. Ne? Die meisten davon sind ja noch verfügbar. Und wenn man dann eben auf die Yahoo-Seite geht, dann findet man alles Mögliche, ja, an Diensten, die da zur Verfügung gestellt werden, ja. Also das sind ewig viel. Und die meisten Dienste, die laufen eigentlich ja so gut wie gar nicht mehr. Und die meisten Sachen, die auch gekauft wurden von Yahoo, wurden innerhalb kurzer Zeit unrentabel. Und jetzt wird halt ein bisschen fokussiert wieder. Und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich der einzige Weg für Yahoo. Die müssen sich jetzt erstmal wieder konzentrieren. Ja, und dann können sie immer noch überlegen, in welche Richtung sie expandieren wollen. Ja, ich denke mal, das wird mobile sein. Ansonsten wäre alles andere unlogisch. Und es wird auf jeden Fall noch eine ganz schön interessante Zeit mit Marissa Meyer bei Yahoo, sofern sie die Investoren da bei Laune halten kann. Das ist das größte Problem. Und wer weiß, vielleicht sehen wir sogar mal ein Yahoo OS auf dem Handy. Hm? Ja, wer weiß. So Leute, das war's schon wieder von der Rios Wochensicht. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Informationen habt oder auch eigene Beiträge schicken wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Entweder über die Google Plus Seite, die Page, die Rios Wochensicht heißt. Einfach oben in der Suche Rios Wochensicht eingeben und schon findet ihr die. Oder ihr könnt mich auch unter E-Mail erreichen, rio@thenetcasts.com. Die ganzen Links, die ich heute schon so oft genannt habe und weitere Informationen zu den Themen findet ihr auf wochensicht.com. www.thenetcasts.com und dabei immer an die Mehrzahl denken, ja? Thenetcasts.com. Und tja, damit sage ich eigentlich schon fast tschüss, außer dass ihr ja wisst, dass auch hier der Podcast von mir, alle meine Podcasts, alle meine Blogbeiträge und so weiter unter einer Creative Commons License by SA stehen. Ja, danach dürft ihr natürlich nicht nur zitieren, sondern dürft sogar den ganzen Beitrag und den ganzen Podcast, ja, weitergeben, solange ihr das unter derselben Lizenz macht und eben hier auch sagt, von wem das ist und auf die Seite verlinkt. Alles klar, kein Problem. Und damit sage ich zu euch tschüss, haltet die Ohren steif, hoffentlich bis nächste Woche und tschüss.